Das ist wieder einmal knapp gewesen, das. Es ist 11:04. Ganz genau. Ja, ja, ich weiß. Aber meine Uhr... Sie haben Glück gehabt. Oui, ça c'est vrai. Ah, quelle saleté. Ça n'en finit pas, vous ne trouvez pas? Tellement grossique. Was weiter, ihr, madame? Der April ist kaum erst gerade vorbei. Mais nous sommes en mai, monsieur. Ja, seit 4 Tagen. Et en mai, c'est le printemps. Le beau printemps. Pas toujours de la pluie. Regen, regen, regen. Et en plus, ça souffle. Une de ces bises en grelotte. Oh, Öster, mir macht schlechtes Wetter nichts aus. Manchmal ist schlechtes Wetter auch ganz gut. Besser sogar als sogenannt gutes Wetter. Die Sonne kann doch auch ganz schön langweilig sein, oder nicht? Ennuyeux? Le soleil? Oh, mais monsieur, vous plaisantez. Das ist aber nicht Ihr Ernst. Ja, Ernst? Spass. Was ist schon der Unterschied? Manchmal ist sich das präzise so nach wie gut zu schlechtes Wetter beispielsweise. À mon avis, en tout cas. Vous habitez aussi dans le vallon de Saint-Imier? Nein, madame. Ich bin nicht in dieser Gegend daheim. Machen nur noch ein Ausflug heute. Ein Ausflug? Par ce temps? Oh, mais monsieur, où peut-on bien aller par un temps pareil? J'étais à bitte les billets de Vienne, s'il vous plaît. Derrière macht ein Ausflug. Vous trouvez pas ça drôle? Merci, merci. Nächster Halt, Freinvilliers-Taubenloch. Vorschenere Freinvilliers-Taubenloch. Ja, presque personne dans ce train. Kein Mensch geht ohne Not nach draußen. Et vous, vous allez faire une balade? Lass mich doch, madame. In Deutschschweiz gibt es ein Sprichwort, das sagt, jedem Tierchen sein Pläsierchen. Mais aujourd'hui, sortir, ce n'est pas un plaisir. Absolument pas. Wie man es nimmt, madame. Ganz wie man es nimmt. Ich bin jetzt halt mal eins von diesen Viechern, wo der Regen wenig anhat oder nichts. Aha. So, ich bin da. C'est là que commence votre excursion? Oui, c'est là. Au revoir, madame. Alors, bonne journée, monsieur. Bonne journée. Merci, madame. Pareillement. Mein Name ist Hess. Hubert Hess. Und er ist der, mein Name, schuld dran, mit schuld dran, dass die besten Jahre von meinem Leben zerstört wurden. Am Boden zerstört, wie man sagt. Er hat mich hart, der, mein Name, hart an Abgrund vor Verzweiflung gebracht. Vor unberechenbaren Not vor Verzweiflung, hart bis dort aus dem äußersten Strand rausgebracht. Er ist auch schuld, mit schuld, der, mein Name, an der Zerstörung von Gerechtigkeit. Ist die Schuld am Irrtum von Justiz. Am Justizirrtum. Wo mich die besten Jahre vom Leben hinter riesigen Gitter verlochen, wo mich für 3166 feinstere Tage und für 3166 lange Nächte vom Leben abgemeldet hat. Gerechtigkeit ist eine gute Sache. Ich auf alle Fälle bin auf ihrer Seite. Unbedingt. Bin unbedingt für unbedingte Gerechtigkeit. Ist ja auch nicht mehr als recht, oder nicht? Das seid ihr doch alle ja für Gerechtigkeit, oder nicht? Kennen ist gegen sie in diesem Land kennen, oder nicht? Da vorne läuft auch noch jemand. Hört ihr? Nicht? Aber jetzt hört ihr es. Eben, der Hans Hirsbrunner. Ein glücklicher Mensch, aber leider ziemlich ungerecht behandelt. Bis heute. Ganz ungerecht. Aber heute soll er es erfahren. Heute soll er der Gerechtigkeit ausgeliefert werden, schonungslos, ohne Rücksicht auf Verluste. Das ist ein schönes Bild. Ich sage nicht an. Der Gerechtigkeit ausgeliefert sein. Ein kein schönes Bild. Leider nicht von mir erfunden, ist halt so eine Redensart. Und auch Staatsanwälte bemühen sie ab und zu. Und so ist es einmal mehr im Zufall zuzuschreiben. Einer kleinen Lappalie, wenn Sie so wollen. Dass der Anklagte heute der Gerechtigkeit ausgeliefert werden kann. Einmal mehr müssen wir uns vor einem unkrönten Königszufall verbeugen. Und ihm danken, dass er sich immer wieder auf die Seite unserer Rechtsordnung stellt. Auf die Seite von der Gerechtigkeit. Hätte ich gehört. Der Zufall stellt sich gang und gang wieder auf die Seite der Gerechtigkeit, sagt der Staatsanwalt. Das ist gut. Auch kommt sie ja hier, Gerechtigkeit, gäbe es den Zufall nicht. Der Fall liegt klar, meine Damen und Herren Geschworenen, der Spielraum ist eng. Drum mein Antrag kurz und bündig. Der Anklagte Hubert Hess ist wegen vorsätzlicher Tötung, begangen am 23. August vom letzten Jahr, an der Lehrerin Beatrice Berger, mit 13 Jahren Zuchthaus zu bestrafen. Soweit so gut. Am Antrag vom Staatsanwalt ist stattgegeben worden. Das Urteil, Zuchthaus, 13 Jahre, wegen vorsätzlicher Tötung. Ihr habt sogar selber gehört. Wegen vorsätzlicher Tötung von einer jungen Frau, die ich in meinem Leben nie begegnet bin. Ich bin unschuldig. Ich bin für ein Verbrechen gehockt, das ich nicht, und sagen, noch nicht begangen habe. Stopp, verdammt, kannst du nicht schauen, wo du laufst? Passt auf, Hirsbrunner. Bleibt mir schön am Leben. Ihr werdet hier noch gebraucht. Das hätte mir jetzt gerade noch gefällt, dass die mit der Hirsbrunner überfahren. Einfach so, Worte da Gerechtigkeit bleiben, Gottverdammt nochmal. Seit 9 Tagen bin ich auf freiem Fuß, wie man hier aussen so schön sagt. Entlassung auf Bewährung nach 2/3 von 13 Jahren. Das macht 8 Jahre und 8 Monate. 452 Wochen. 75.984 Stunden. 3 Schaltjahre inbegriffen. Freude. Nein, nicht besonders. Ich habe ja damit gerechnet, seit 3166 Tagen und 3166 Nächten damit gerechnet. Das macht etwas so nicht mehr besonders Freude. Ich bin höchstens ein bisschen, wie soll ich sagen, höchstens ein bisschen erleichtert. Erleichtert darüber, dass heute endlich die offizielle Gerechtigkeit vom Staatsanwalt der wahren, der einzigen der Tatsachen entsprechenden Gerechtigkeit zugeführt wird. Ich habe schon gedacht, dass Sie kommen heute nicht, Monsieur Jean. Aber, meine liebe Claudine, ihr wisst doch ganz genau, am ersten Samstag im Monat geht der Monsieur Jean durchs Stubenloch. Jeden ersten Samstag, jeden Monat und bei jedem Wetter. Wenigstens, wenn ich nicht gerade im Ausland bin, was ja zugegeben schon ab und zu der Fall ist. Das wissen Sie doch, Claudine. Ja, ich weiß schon, aber heute ist doch so ein trister Tag, finden Sie nicht? Tristes hin, tristes her. Ich will mir doch von ein paar Regentröpfchen, ich weiß Gott nicht, der liebe Gewohnheit vermiesen. Bravo, Monsieur Jean, bravo. Ich bin froh, weil heute kommt sonst bestimmt keiner. So haben Sie doch wenigstens noch mehr. Ich bin nämlich treu. Treu wie ein Hund. Voilà, unsere Blanca ist. Treu wie zwei Hunde. Weiß wohl. Santé, Monsieur Jean. Guten Tag. Bonjour, Monsieur. Guten Tag. Kühl ist es geworden. Und nass. Ja, und nass. Ey. Ist erlaubt, darf ich gerade da zu einem zuhören? Bitte. Platz genug. Merci. Was darf es sein? Rum hätte ich gern. Ein doppelter Rum. Ein doppelter Rum? Ja. Ich hatte schon mal Angst, das Restaurant sei zu. Ich meine, in diesem Wetter wäre es ja auch kein Wunder. Am Samstag ist es immer offen. Schon wegen der treuen Hunderli. Gell, Claudine? Ja, müssen wir schon. Gut, dass wir sättig sind. Ganz gut. So ganz selbstverständlich ist es nämlich, glaube ich, schon nicht. So, ein doppelter Rum, bitte. Danke. Auf euer Wohl. Santé. Cool. Skål. Die seid alle mal im Norden gsi. Schweden. Schweden auch. Ein weit gereister Mann, also. Ja, man hat schon in jungen Jahren in den Kopf gesetzt, dass ich jedes Land zu Europa, zu Nordafrika und im Kaukasus mindestens einmal gehen besuchen. Bevor man sich eines Tages wieder muss abmelden von dieser Welt. Die sind eurem Ziel schon weit entgegengekommen? Ja, Grauf und Dreh bin ich gewesen. Und wir dann seit über Nacht unter einem ein paar neue Länder dazugekommen. Wie ihr ja wisst. Ja, unter einem. Estland, Lettland, Litauen zum Beispiel. Dann Weißrussland, Ukraine, Moldawien. Alles neue Länder. Und jetzt halt neu auf meiner Liste habe. Slowenien, Kroatien, Serbien, Bosnien-Herzegowina. Monsieur Jean schickt von jeder Reise eine Karte. Hier, schauen Sie, alle diese Karten sind von ihm. Ganz offen gesagt, ich bin eigentlich Herr. Sagt nur ruhig Monsieur Jean zu mir. Da bin ich einfach der Monsieur Jean. Ich bin eigentlich Monsieur Jean. Das ist nicht der einzige Monsieur. Es ist am Ende jedem Schiesach, etwas aus seinem Leben zu machen, oder ja. Nicht? Wie man es nimmt. Ihr? Reiset ihr nicht? Nein, ich habe bis dahin wenig Zeit gehabt dazu. Leider. Wenig Zeit. Wenig Zeit. Manchmal muss man sich halt Zeit nehmen. Und zwar bevor sie den Spieß umdreht und einem selber nimmt, auf immer und ewig. Wenn ihr versteht, was ich meine. Oh ja, ganz gut sogar. Schau zum Beispiel die Karten an. Die habe ich das letzte Jahr geschickt. Mykonos. Mhm. Schau dir mal die Menschen an. Arm, aber glücklich. Das sieht man auf den ersten Blick. Arm wie ein Killemäus. Aber überglücklich. Warum? Warum? Weil sie noch etwas haben, wo hier die meisten längst verloren haben. Zeit. Das kostbarste Gut, was es auf der Welt überhaupt gibt. Versteht ihr? Zeit. Ich verstehe. Das reicht eben noch nicht. Verstehen allein reicht nicht. Man muss auch etwas machen. Ja, es wird Zeit. Ich muss. Excuse, aber hättet ihr etwas dagegen, wenn ihr noch auf dem Weg auf bösige Wurpe begleiten, Monsieur Jean? Sie sind ja offenbar einer, der die Schlucht kennt wie der eigene Hosensack. Und vielleicht seid ihr ja sogar so freundlich und erzählt mir auf dem Weg zu einem oder zu anderen über sie. Ja, erzählen Sie die Sage, ja. Monsieur Jean. Es gibt eine Sage vom Tubaloch. Ja, mein Herr. Und niemand erzählt sie besser als Monsieur Jean. Da bin ich aber gespannt. Wie ein Regenschirm. Dann erzählt man sie doch, oder? Unterwegs, meinetwegen. Danke, Monsieur. Au revoir, Mademoiselle. Merci für den Tipp. Adieu, Monsieur. Bonne journée. Ein junger Müller von unten aus dem Tal hat einmal ein Mädchen gern gehabt. Von Waffleis oder von Flüglistal, wie man dann vielleicht noch gesagt hat. Flüglistal? Ja. In einem Dörfli hier hinter dem Bötzinger Berg. Beatrice hat das Mädchen geheissen. Und es war so schön und zart, dass mir die Leute La Petite Colombe gesagt haben. Die kleine Turteltaube. Auf der Burg von Ronchatel aber ist ein fürchterlicher Ritter gehockt, der die Leute im ganzen Tal unterdrückt hat, wie eine Meute von räudigen Hunden. Fürchterlich war er anzuschauen mit seinem zündroten Bart und mit den stechigen Augen, wie sie nur Wildsäue haben. Und eben der hat kaum er etwas von dieser jungen Liebe vernommen, das schöne Mädchen wollen, um jeden Preis. Aha. Und an einem schönen Tag, als er durch seine weiten Wälder durchgestreift ist, da trifft er sie an, Beatrice, die kleine Taube, La Petite Colombe. La Petite Colombe. Ihre Schönheit betört ihn auf der Stelle. Und er lässt sie das auch sehen. Aber das Mädchen weist ihn ab, ganz violett im Gesicht und blind vor Wut geht der Ritter zurück auf seine Burg. Und dort schwört eine grausige Rache. Jetzt muss man wissen, dass zu dieser Zeit alle Macht und jedes Recht bei diesen Herren war. Und so hat beispielsweise auch die erste Nacht mit jedem jungen Mädchen ihnen gehört, wenn sie wollen. Aua. Der Ritter war fest entschlossen, im Fall von der Petite Colombe das Recht in Anspruch zu nehmen. Und er lässt das beste Ross satteln und zusammen mit ein paar grossen Wolfshunden, die er immer bei sich hatte, reitet er über ins Dorf. Und dort verlangt er nach der schönen Beatrice. Die alte Mutter aber bittet ihn um Milde, er soll ablaufen, sein Plan. Vergeben. Auf den Knäu fleht das Mädchen an, für einisch Gnade vor Recht zu gelten. Ohne den geringsten Erfolg. Beatrice flieht im letzten Augenblick. Sie springt davon. Der Ritter auf seinem Ross und die wilden Hunde im Nacken. Aber die Liebe und der geben ihr einen Flügel. Sie springt das Tal daraus bis an die Schlucht hin, wo wir jetzt mit drin stehen. Und hier spürt sie im Rücken den feuchten Atem vom Ross, spürt im Ritter seine Hand, die sie packen will. Und jetzt springt sie ins Leere, gerade raus über die Felsen. Lieber das Leben, denkt sie, lieber das Leben verlieren als dir. Die alte Mutter stirbt, wo sie das alles vernehmen muss, und der junge Müller verliert den Verstand. Der Schlossherr aber wird ein paar Tage später von den aufgebrachten Bauern von Wauflin erschlagen. Ja. Und so wird der Tod von der Petite Colombe das Ende bedeutet von der jahrelangen Tyrannei vom Ritter von Ronchatel. Und darum sagt man seit dem Tag der Schlucht von der Schuss Taubenloch. Oder eben Gorge de la Petite Colombe. Aber dann erzählt man sich auch, dass es immer wieder vorkommen soll, dass junge Liebespärchen, die durch die Schlucht durchgehen, manchmal ein ganz feines Klagen hören. Und das sagt man sich, wenn von niemand anderem kommt als von der kleinen Turteltaube. Von der Petite Colombe. Die immer noch im Taubenloch daheim sind. Eine eindrückliche Geschichte. Wirklich. Ja. Da kann man sagen. Danke, dass du mir sie heute erzählt. Ich glaube, das Fräulein, die Wirtschaft oben hat nicht übertrieben, weil sie gesagt hat, niemand kann sie so gut erzählen wie dir. Das freut mich, wenn es euch gefallen hat. Ja, das Mädchen, die Petite Colombe, die hat tatsächlich Beatrice geheißen. So ist sie überliefert. Das ist interessant. Was? Ja, der Name meine ich, Beatrice. Ist nicht vor ein paar Jahren hier in der Schlucht eine junge Frau tot aufgefunden worden? Die hat auch Beatrice geheissen. Ist mir nicht bekannt. Da unten, Pumpstation von Gemeinde Evillard, oder Leubringen auf Deutsch. So. Und was macht der Uristier auf dem Wappen von Leubringen oder Evillard auf Französisch? Sieht ganz ähnlich aus, das stimmt. Aber ich vermute, es handelt sich doch eher um einen Ochs als um einen Stier wie Zuri. Und warum vermutet ihr das? Schaut genau. Der Nasenring zum Beispiel. Kein Nasenring? Und darum ist es fast sicher ein Ochs. Stiere in diesem Format haben doch eher den Nasenring. Oder etwa nicht? Komm mal, ihr habt sicher recht. Das wäre übrigens eine ganz gute Frage. He? Auf einem Ausflug zum Beispiel, auf einer Schulreise. Wer ist für Ochs? Hang auf. Wer ist für Stier? Hang auf. Das wäre doch wirklich lustig. Dünkt sich nicht an. Das Wappen soll aufgrund von einer lokalen Tradition entstanden sein. Scheint. Aha. Und es soll an einen Spruch von dahinten erinnern, der heisst «Fort comme un bœuf, précieux comme l'or» oder so ähnlich. Stark wie ein Ochs, kostbar wie Gold. Wer ist für Ochs? Wer für Stier? Wer weiss, ob nicht vielleicht die junge Lehrer präzise diese Frage vorgemerkt hat, für sie den Schülern zu stellen auf der Schulreise, was du aber leider Gottes nicht mehr dazu ist gekommen. Kommt. Ihr besinnt euch doch. Daran müsst ihr euch doch erinnern, Hirsbrunner. Wer wisst ihr meinen Namen? Ich kenne euch nicht. Ihr kennt mich nicht. Aber. Wohnt noch doch 8 Jahre und 8 Monate, das macht 3,5 Jahre eingerechnet, ganz genau 3166 Tage, wohnt noch doch die ganze lange Zeit bei treu verbunden gewesen, wenn man so will. Und das kennt ihr mich nicht. Ich muss schon sagen, mein guter Herr Hirsbrunner. Herr Hans Hirsbrunner. Was wollt ihr? Nicht meine Ruhe. In Ruhe? Die sind gut, in Ruhe. Und die sagen das einfach so. He? Wisst ihr denn überhaupt, was das ist? Ruhe. In Ruhe gelassen werden. Ich sage es zum letzten Mal. Nicht meine Ruhe. Das kann ich gerne sagen, was es heisst, in Ruhe gelassen zu werden. Mehr hat man in Ruhe gelassen, Hirsbrunner. Sehr in Ruhe gelassen. Versteht ihr? Kein Wort. Interessiert mich nicht, euer Glier. Nicht im geringsten, versteht ihr? Ja, das ist schade. Ich bitte euch jetzt nur noch eins. Lasst mich gehen. Ich will hier den Weg allein und ohne euch. Ja, aber warum denn unter einem so unhöflich, Herr Hirsbrunner? Jeden ersten Samstag im Monat komme ich hierher. Ich weiss. Jeden. Und zwar, für mich an dem Gang durch die Schlucht zu erfreuen. Erfreuen, sage ich. Nicht für mich von wildfremden Personen zu belästigen. Aber, wer redet da von Belästigen und wer von wildfremden Leuten? Ich rede davon. Und ich werde euch doch nur ein Geschichtli erzählen. Ich habe euch zugelassen und jetzt hört ihr mir zu. Es ist zugegeben, vielleicht ein bisschen, wie soll ich jetzt sagen, vielleicht ein bisschen ein altes Geschichtli, das ich zu erzählen habe. Und ganz ohne Glanz vom Gewunder auf etwas Neues. Das einzige Neue. Und das hingegen ist dann vielleicht doch wieder nicht ganz uninteressant, wird die Tatsache sein, dass das alte Geschichtli, das 8 Jahre und 8 Monate alte Geschichtli, ausser euch, auch schon noch jemand kennt. Jetzt habe ich aber genug. Arschloch! Halt! Aber, warum denn unter einen so präsent? Ich zeige euch an. Das glaube ich nicht. Das ist Freiheitsberaubung. Nötigung ist das. Freiheitsberaubung? Nötigung? Was für harte Worte. Ja, aber kommen doch. Wenn wir jetzt nicht vernünftig weitergehen auf unserem Weg. Ihr lebt ja keine andere Wahl. Hat mich in eine Falle gelockt. Ja, aus das würde ich es nicht bezeichnen. Also gut. So fängt ihr Gottes Namen an. Erzählt eure Geschichte. Seht ihr? Genau so habe ich mir das vorgestellt. Ein sachliches Gespräch unter vielen Augen, von Mann zu Mann. Hängt an. Gehen wir. Es ist Sonntag, der 23. August 1987. Der letzte Tag der Hundstage in diesem Jahr. Es ist heiss. Mörderisch heiss. Ihr seid mit der Eisenbahn unterwegs. Wie schon so manchmal. Fahrt irgendwo hin. Die Reise selber ist euer Ziel. Unterwegs steigt eine junge Frau ein. Sie hockt in ein freies Coupé, gerade vis-à-vis von ihm. Und weil noch gerade so danach zu Mut ist, fällt er ein ganz belangloses Gespräch an. So, ein unterwegs bei der Reiz. Es wäre mit sicher wöhler in der Body als im Zug. Man bleibt ja überall kleben, an den Kleidern da und auf dem Sitz. Es könnte zwar noch eine Abkühlung geben heute. Hoffentlich mag es gerade noch ein Moment verheben. Für das Gewitter bin ich nämlich nicht ausgerüstet. Ihr habt noch etwas vor? Ja, ich muss für eine Schulreise rekognoszieren. So? Ja. Und woher soll sie gehen? Wir dürfen fragen. Durch die Taubenlochschlucht. Von Fränwillier abend auf Biel. Es ist mir von einem Kollegen empfohlen worden. Es muss einen ganz imposanten Weg durch die Schlucht durch haben. Wohl, ein guter Tipp, muss ich sagen. Hm? Die Taubenlochschlucht ist wirklich eine Schulreise wert. Ja, kennen Sie sie jemanden? Oh ja, sehr gut sogar. Das ist dann interessant. Ja, und so hat ein Wort das andere gegeben. Und ihr habt das Vertrauen von der jungen Lehrerin gewonnen. Euer Angebot, sie auf dem Weg durch die Schlucht durch zu begleiten, wird sie ganz sicher ohne Langzwerweise angenommen haben. Ihr habt ja eigentlich gar nichts Besonderes vor heute, hat er gesagt. Macht halt eine Reise, einfach so, ganz ohne eigentliches Ziel. Und ihr würdet mich freuen, wenn ihr ihr, der Lehrer, einen kleinen Stein könntet ins Gärtchen schiessen. Das Biel seid ihr dann Bummel gegen Sanspo-Sanval umgestiegen. Aber nicht bevor die junge, charmante Frau, sie muss ja allem nach, wie soll ich sagen, Hirsbrunner, ausgesprochen starke Anziehungskraft auf mich ausgestrahlt haben. Hm? Item. Auf jeden Fall hat er sie noch zu einem kleinen Imbiss ins Buffet eingeladen. Zu einem Wurstsalat mit Käse, was er später die Obduktion von Leich zweifelsfrei hat gegeben. Ein Glas Weisse dazu, auch wegen einem aus der Gegend. Ein Schaffiser, denke ich. Ja, und die Stimmung, ja, die hat sich ganz nett entwickelt, wenn ich mal so sagen darf. So, Frau Lemberger, jetzt bestellen wir noch das halbe vom Gleichen. Oder dann stehen wir halt auf und gehen die 4 Minuten fahrt den Zug. Oder eben in einer Stunde um 4 Minuten. Oh nein, ich muss. Ja. Sonst ist dann das Wetter wirklich schneller in der Schlucht drinnen als mir wieder draußen. Einverstanden. Wenn ihr dann in dem Fall so gut sein, Frau Lemberger. Danke. Oh, jetzt habe ich noch etwas vergessen. So, Brüder. Geht doch anfangen. Sagen die Kondukteure, sollen noch eine Sekunde warten. Ich komme gerade. Ja, ist gut. Ja, begreiflich, der gute Lohn. Mehr, als nur zu begreifen. Die Lehrerin ist... Ich glaube, ich wiederhole mich. Jung, attraktiv, sympathisch und... Wer weiß, vielleicht sogar aufgelegt zu einem kleinen Spass. Jetzt, wo ihr zwei noch ja schon ein bisschen näher sind gekommen. Nein, wirklich, Hirsbrunner. Ich habe volles Verständnis für mich. So etwas läuft einem nicht jeden Tag über den Weg. Ich bin drüber geschnappt. Was schnurren drüber ab? Wer sind ihr eigentlich? Mein Name ist Hess. Hubert Hess. Ich bin jetzt gerade seit 9 Tagen wieder draussen auf freiem Fuß, wie man etwas so schön sagt. vorzeitig auf Bewährung. Das interessiert mich aus dem feuchten Dreck. Verstehen Sie? Ehrlich gesagt, nicht ganz. Aber ich stelle mir vor, dass euer Interesse so langsam, aber sicher könnte kommen, wenn ihr nur ein bisschen mehr von meiner Geschichte hört. Eure Geschichte interessiert mich einen alten Hut. Manchmal muss ich das noch sagen. Gott, Vettori noch mal! Der gleiche Weg, wie jetzt mir zwei Seiten gegangen an dem 23. August 1987. Und riesige Gewitterwolken aufgezogen, es ist auf eine Art feister geworden in der Schlucht. Das Volk ist verstorben, ob sie und nicht sie draus. Und ohne dass ihr es hättet gemerkt, seid ihr plötzlich weit und breit allein gewesen. Ihr, mit eurer Lehrer. Hitchcock! Spannend! Ihr werdet ihr bereits das eine und das andere über die Schlucht erzählt haben. Über die Geologie, die Geschichte, die Vegetation, was weiss ich. Seid ja ein intelligenter Mann, Hirsbrunner. Versteht das und eins ganz packend zu erzählen? Und oh hey, es verwundert mich nicht, dass nicht die junge Frau ganz gern zugelassen hat. Die schwiegen. Das ist aber interessant. Das muss man sofort aufschreiben. Sonst habe ich es dann bis zu der Schulreise schon längstens wieder vergessen. Also, noch eines. Langsam, bitte, ich notiere. Wie gesagt, nach geologischen Erkenntnissen ist unser Planet vor etwa 4 Milliarden Jahren zu einem festen Körper erstarrt. Vorher war er noch gasförmig und dann glutflüssig. Und so ist nachdings noch eine etwa 60 km dicke Kruste entstanden. Mhm. Genau das, was wir heute drauf erleben. Ja, und wenn wir jetzt 60 km runterbohren, was könnte denn dort? Die längsten Bohrungen in der Erdschicht sind nicht mehr als 10 km tief. Aha. Und über das, was darunter liegt, kann man höchstens spekulieren. Wahnsinnig, wenn man denkt. He? Ja. Und dann ist die ganze Sache halt von allem Anfang immer ein bisschen in Bewegung gewesen. Die Kontinente haben sich verschoben, sie sind aneinander gestossen. Falten sind entstanden, hohe Berge und tiefe Krächen. Und das Klima ist im Grunde genommen ein einziges Wechselbad mit Eiszeiten und Überflutungen am laufenden Band. Hier am Südfuss vom Jura war während der letzten Eiszeit der Gletscherrand. Und das ganze Mittelland unter einer Eisschicht, die ein paar hundert Meter dick ist. Und wieder ein paar Jahrtausend vorher ist an der gleichen Stelle der Palmenstrand vom grossen Jurameer gelegen. Tropisch heiß war es hier. So wie heute etwa. Ja. Und die Dinosaurier sind herumgetrampelt. Man hat in der Gegend sogar schon Versteinerungen gefunden. Versteinerte Dinosaurier? Ja. Mindestens Teil davon. Ja, so spannend. Ja, und wer soll es denn hier noch verwundern, dass in dem wechselvollen Spiel von der Natur gerade an dieser Stelle Schlucht wie das Taubenloch entstanden ist. Die Kraft vom Wasser ist immens. Hm. Es gibt nichts, aber auch gar nichts. Kein Fels und kein Stein, der das Wasser mit der Zeit nicht Meister wird. Schon der chinesische Philosoph Lao Tse soll gesagt haben, auf der Welt gibt es nichts, was weicher und dünner ist als Wasser. Oh, doch. Jetzt gibt mein Kugelschreiber auch noch den Geist auf. Dann wird es dann kein Typik sein. Ja, ein Augenblick. Ich glaube, ich habe einen Ersatz. Doch. Bitte schön. Sie sind einfach ein Schatz. Danke. Gleichfalls. Und dann erst noch so einen noblen Kugelschreiber, meine ich. Ich würde euch gerne schenken, wenn nicht dummerweise meine Initialen eingeritzt wären. Da. Tatsächlich. Haha. Hans. Das erste H steht für Hans. Lustig. Hans? Lustig? Nein, nicht das. Ich finde es nur lustig, dass die Initialen von ihrem Namen auch beide gleich sind. Wie bei mir, BB. BB, ja. Auch schon gehört. Nicht Brigitte Bardot, leider nicht. Ja, aber nicht weniger charmant. Heuchler müssen auch sterben. Dafür röteln. Dreimal darfst du raten. Entschuldigung, dreimal dürfen Sie raten. Die erste Version gefällt mir besser. Die mit dem Du. Ich bin der Hans. Freut mich. Halt, bin... halt, röteln. Ich schwiege wie ein Grab. Barbara. Einmal daneben. Brigitte. Zweimal daneben. Beatrice. Oh, das war ein Volltreffer. Dann freut mich, Beatrice. Freut mich, außerordentlich. Wasser. Unbändige Kraft vom Wasser. Wo wäre sie eindrücklicher zu sehen als hier? Da. Markierung im Fels, Hirsbrunner. Wasserstand am 20. Januar 1910. Wahnsinn. Aufgefüllte halbe Schlucht. Wasser. Unaufhaltsam. Dort durch, wo es will, dort durch geht. Und kein Mensch und kein Nichts hindert es daran. Ja, wäre nicht gerade zu empfehlen gewesen, am 20. Januar 1910 durch die Schlucht durchzugehen. Nasse Füße gegeben, Hirsbrunner. Ordentlich nasse Füße. Wasser spielt übrigens auch bei der Verwitterung die Hauptrolle. Es enthält chemische Stoffe, die mit den Mineralien im Stein reagieren können. Und so kann es über die Jahrhunderte weg Stück um Stück vom härtesten Fels auflösen. So verrückt, ja. Es ist die unermüdliche und unerbittliche Arbeit von der Erosion. Oh, jetzt kommt's. Komm, da unten hat es so etwas wie eine Höhle. Da sind wir am Schermen. Und auch am 23. August Hirsbrunner. Auch am 23. August 1987 wäre es gescheiter gewesen, wir wären nicht durch die Schlucht. Wahnsinn. Manchmal ist es wie mit dem Wasser. Dort durch, was will, dort durch geht. Und kein Mensch und kein Nichts hindert dem dran. Nein, keine Markierung im Fels. Kein Einkohlenstrich, kein Datum und kein Kreuz. Nichts. Nichts als die Erinnerung. Ausser der Erinnerung bleibt nichts zurück. Gar nichts zurück. So Höhlen sind eine Attraktion auf der Schulreise. Nimm nicht an. Du kannst die Kinder ruhig reinlassen, das ist nicht gefährlich. Bist du sicher? Ja, da passiert nichts. Ha, Hirsbrunner, Tali. Hier ist es passiert. Es ist doch noch ganz feudal, findest du nicht auch, Beatrice? Ich bin zwar auch schon weicher gehockt. Ja, aber einigermaßen am Trocknen ist man doch wenigstens. Oder nicht? Mit Betonung auf einigermaßen, ja. Ja, wir bleiben ja nicht lang, nur einen Augenblick. Das ist ein Platzregen, kurzes Gewitter. Das ist gleich vorbei, so etwas. Hoffentlich. Ganz gehör ist mir nämlich da innen nicht. Nur keine Angst, Beatrice. Ich bin ja wieder. Und dann habe ich erst noch eine kleine Überraschung parat. Noch eine Überraschung? Ja, ich habe gedacht, wir sollten auf unser Du noch anstoßen. Da innen? Ja. Warum nicht? Und woher ist der Wein? Ja, ich habe doch gesagt, im Buffet irgendetwas ganz Wichtiges vergessen. Und die Gläser? Ja. Und die Zapfenzieher? Ja, die gehören eben zur Standardausrüstung von einem richtigen Wanderer. Also weisst du, bist einfach nicht zu zahlen. Ja. Ah, danke. Das ist gut. Ja. Also, Beatrice. Hans. Zum Wohl. Zum Wohl. Ihr hättet sie nicht wollen, den Hirsbrunner. Nein, das war niemals eure Absicht. Es war etwas so wie das Wasser. Kein Mensch und kein Nichts. Ihr versteht. Und ein fürchterliches Missverständnis. Ja. Ein fürchterliches. Und seither soll es vorkommen, dass Liebespärchen, die durch die Schlucht durchgehen, manchmal ein ganz sanftes Summen und Klagen hören. Das sagt man sich, wenn von niemand anderem kommt als von der bezaubernden kleinen Beatrice. Lass das, Hans. Hör auf. Ja, aber warum denn? Unter einem so reserviert, meine Kleine. Hör auf, habe ich gesagt. Hör auf. Still. Still. Es kommt jemand, ich schreie. Ist doch still. Sollst du endlich... Mach nur doch! Ist doch endlich... Du! Du! Du! Ich wollte doch nichts machen. Lies. Komm jetzt. Komm. Ist schon gut. Wir gehen. So, komm doch. Stand auf. Hast du gehört? Stand auf. Beatrice. Der hat die Nerven verloren, Hirsbrunner. Für einen Augenblick die Nerven verloren. Da hätte er doch nichts machen wollen, ganz sicher nicht. Aber dann seid ihr jetzt nachgekommen, Hirsbrunner. Viel zu nach. Und dann hat er ihn vergessen. Und dann schritten, wo sie durch die Schlucht aufkommen. Und die junge Frau, die wollte anfangen zu brüllen und ihr ein T-Shirt in euer Hang. Was wollt ihr hast? Was soll die Geschichte? Erwartet ihr jetzt, dass ihr die Räder ausbrechen, oder was? Wo man noch in der gleichen Nacht die ganz nasse Leiche hat gefunden, da ist neben der Suche als einzige brauchbare Spur ein Kugelschreiber gelegen. Ein Kugelschreiber, wo der Buchstabe H zweimal drauf eingraviert war. Interessiert mich nicht. Ich, der Hubert Hess, wegen einer dummen Sache dummerweise in Kiste, nicht weit von da weg und nur gerade ein paar Stunden vorher vom Urlaub zurück. Ja, und dann hat der Staatsanwalt halt gerne ein paar Sachen von mir wissen. In Biel waren sie auf Urlaub, das wissen wir. Aber was sie gemacht haben, in Biel, den lieblangen Nachmittag, das möchten wir auch noch gerne wissen. Hat sie jemanden gesehen? Haben sie sich nachweisbar irgendwo aufgehalten? Biel ist relativ gross und das Taubenloch relativ noch. Und dann der Kugelschreiber. H, H, gerade wie Hubert Hess zum Beispiel. Was sagen Sie da dazu? Was wollte ich sagen? Nichts. Ich hatte kein Alibi, versteht ihr? Und der Kragen, den man mich an ihm hatte, hat angefangen zu enden. Und der? Ist das etwa meine Schuld? Nein, das habe ich mit keinem Wort gesagt. Dann lasst mich gefälligst in Ruhe. Reklamiert mich nicht wegen beim Staatsanwalt. Reklamieren? Ich reklamiere nicht. Keine Reklamation von der ganzen Welt bringt einem 75.984 Stunden zurück. Ja, was wollt ihr denn? Gerechtigkeit. Nichts weiter als Gerechtigkeit. Das ist doch nicht zu viel verlangt, Hirsbrunner, oder? Ihr seid auch wegen nicht ganz... nicht ganz richtig im Kopf. Das hättet ihr doch sagen. Nicht ganz alle Tassen im Schrank. Ein Flickkapp, hä? So ähnlich, ja. Schuld und Sühne, Hirsbrunner. Das ist eine Einheit, versteht ihr? Ohne das eine gibt es auch das andere nicht. Es ist wie Tag und Nacht, wie Sonnenschein und Regen. Was wollt ihr damit sagen? Zur Tat gehört die Sühne, die Strafe. So will es unsere Gerechtigkeit. Rauchen wir eins, Hirsbrunner. Dreht den Satz doch einfach um. Zur Strafe gehört die Tat. So will es die Gerechtigkeit. Ihr wollt mich also... töten. Ja. Ich wollte noch die Gerechtigkeit ausliefern. Und mehr. Das ist alles. Ich wollte doch nur, dass alles in Ordnung hat. Wir nehmen doch endlich Vernunft an, Hess. Ich habe für eine Tat gebüßt, die ihr begangen habt. Denn woher wollt ihr das wissen? Oh, das ist eine lange Geschichte, aber ich wollte noch so gerne erzählen. Ihr seid verurteilt worden, ihr nicht ich. Und das mit guten Gründen. Nimm ja. Ich habe lange nachher gesucht, Hirsbrunner. Eine halbe Ewigkeit. Und das war nicht einfach, versteht ihr? Das ist, wenn wir Kisten hocken, nicht ganz leicht jemanden zu verfolgen, der auf der anderen Seite der Gitter lebt. Es braucht Geduld. Ziemlich viel Geduld. Das ist unmöglich. Ist es nicht? Ich habe ihn gefunden, Hirsbrunner, wie ihr seht. Nach sehr langer Zeit. Spiel doch nicht ewig auf. Ihr seid noch lange nicht Justiz in Person. Telefonbücher habe ich gelesen. Seiten um Seiten, Tag um Tag, Buch um Buch. Ihr kennt doch den Witz, Hirsbrunner, wo einer der anderen fragt, was er da lese. Telefonbücher, gibt der zur Antwort. Aber ist das nicht todlangweilig, fragt er ihn. Nein, sagt dieser. Nur ein bisschen kompliziert. Es kommen halt gruselig viele Leute drin vor. ja. Eins um das andere habe ich nach allen Personen mit den Initialen HH untersucht. Die bekannte Stecknadel im Heustock, Hirsbrunner. Aber ich habe sie gefunden, die Nadel. Jeder versteht, was ich meine. Kein Wort. Wo nach dem Mord in allen Zeitungen der aufgefundene Kugelschreiber ist, abgebildet war, da hat sich eine Bijoutier-Lehrtochter gemeldet und gesagt, dass bei ihr ein Mann einen solchen Hegel gravieren lassen. Weil das aber nach dem Mord war, hat sie auch nicht der abgebildete Kugelschreiber sein. Das Gericht hat am Hinweis darum keine weitere Beachtung geschenkt. Zufall. Einfach Zufall. Dass der Mörder wäre noch auf freiem Fuß und wollte der Gefahr in Verdacht geraten entgehen, wieder einen gleichen Kugelschreiber muss haben. Das war am Gericht zu wenig plausibel. Es hat ja unterdessen auch mehr davor bestraft, haha, ohne jedes Alibi gehabt. Was hätte sich da noch in die Bresche legen und Hinweise nachher springen, die sowieso nicht ins Mosaik der erdrückenden Indizien passen? Weiter! Weiter! Ich habe mir dann auf eigene Rechnung von einem guten Freund, der sich übrigens als Detektiv ausgegeben hat, nach den Anweisungen von der Lehrtochter lasse ich ein Bild von diesem Mann zeichnen, der bei ihr den Kugelschreiber gravieren lassen. Das ist verboten, so etwas, als Detektiv auszugeben. Euer Freund hat sich strafbar gemacht, Hess. Und er damit. Später habe ich den... Und das hat mir ein halbes Vermögen an Reisespesen gekostet. Alle HHs drehen an besuchen vom verbotene Detektiv. Oh nein, jetzt schon etwas. Es ist lang gegangen, Hirsbrunner. Jahr um Jahr ist durch. Ohne die geringste Spur von einem Erfolg. Aber du, beim Telefonbuch... Nachricht, dass er mich gefunden hat. Unzweifelhaft hat gefunden. Er hat mich ja kaum verändert, Hirsbrunner. Kompliment, da. Schaut selber da. Zeichnung. Nee. Item. Nachricht von eurer Existenz also habe ich mit einer tiefen Genugtuung aufgenommen. Mit einem Gefühl von Gerechtigkeit. Und von jetzt an, Hirsbrunner, habe ich nach Labeschatten, so gut es ist gegangen. Und ich habe erfahren, dass ihr seit langem jeden ersten Samstag im Monat durchs Dubenloch geht. Der Täter kommt an den Tatort zurück. Schweiget! Schweiget sofort! Ja, aber ich habe eben auch sofort gewusst, dass meine Methode bei der offiziellen Justiz ohne jede Chance ist. Ich habe den Fall alleine müssen weiterführen. Muss ihn alleine gut, die Gerechtigkeit... Hört, ich biete euch ein hübsches Sümmli an. 100'000, 200 meinetwegen. Und eine rechte Rente dazu. Das Leben lang braucht ihr keinen Finger mehr zu krümmen, Hess. Ich komme für euch auf. Ja, das ist gut gemeint, Hirsbrunner. Aber es ist noch lange nicht die Gerechtigkeit, die ich meine. Aber sind doch vernünftig. Was haben Sie schon von meinem Tod? Nichts. Sie sind ruiniert und werden es bleiben. Ich will meine Gerechtigkeit. Nichts anderes. Tun die Pistole weg. Ich will die Tat, die ich für sie habe, büßt. 8 Jahre und 8 Monate. Wir sind ja verrückt. Ihr werdet ausrutschen, Hirsbrunner. Ein Malheur. Vielleicht auf diesem nassen Stein da hinten. Achenkeien werden der Hirsbrunner. Da, Kopf frei in die Schlucht. Bleibt stehen. Ich kann ihn noch haben, der Monsieur Jean. Aber der ist schon weggerutscht unter meinen Hängen. Bleibt stehen. Oh, ich werde das ungläubige Staunen in seinen Augen nie mehr vergessen. Und sie verzweifelt Schrei verfolgt mich jeden Tag und Nacht. Hallo, Monsieur Jean. Es kommt jemand, Hess. Hallo. Habt ihr gehört? Hallo. Claudine, komm ich noch mal. Warten Sie, Monsieur. Attendez. Claudine! Sie hat es gesehen, Hess. Seht ihr, Hess? So kann der Zufall sein. Mich hat er zum Mörder gemacht. Euch bewahrt er davon. Ich habe sie doch noch eingeholt. Ich dachte schon, sie sind über alle Berge. Viel hat allweg nicht mehr gefehlt, Claudine. Aber warum? Kommen ihr überhaupt raus? Monsieur, Monsieur hat seine Mappe vergessen. Vielleicht ist etwas wichtiger. Oh! Monsieur! Der Monsieur Hess muss ausgerutscht sein. Da. Vielleicht auf dem nassen Stein. Er hält sich noch fest. Da an ein Wurzel. Der Wind hat gekehrt, Hess. Ja, so etwas geht auch manchmal schnell im Leben. Schnell. Wir müssen Monsieur helfen. Einen Moment wird er sich schon noch mögen, Paar Claudine. Das machen Sie doch schon etwas, Monsieur Jean. Schnell. Geduld, meine liebe Claudine. Geduld. Wir fangen ja gerade an, die Kleine. Monsieur Jean? Das tust du, gell? Jetzt machen wir aber etwas ganz Schönes zusammen, wir zwei. Und der Monsieur da unten an seiner Wurzel, der darf schauen. Zuschauen. No. Aber, warum der Unterein ist so präsent? Da wird geblieben, liebe Claudine. Du wirst doch noch gebraucht. Merci moi. Was glaubst du, Hess? Wenn man jetzt eine junge Frau wird finden, eine tote, blutige junge Frau und tief unter der Schlucht, die Hess, abgestürzt und versoffen. Was glaubst du, Hess? Wer will man als Schänder und Mörder von dieser Frau anschauen? Es tut mir weh! Seid der Himmel traurig, ein Sieg, Hirsbrunner, ein Tier! Ritter von Ronchatel! Der Ritter von Ronchatel! Danke, es! Aber so eine Gelegenheit lässt sich unser Ritter nicht entgehen! Wie haben wir das selber so schön gesagt, Hess? So etwas läuft einem nicht jeden Tag über den Weg. Stimmt, Hess? Stimmt, genau. Alles gut! Rühl nochmal! So laut das mag, schon gehört dir niemand oben. Ein Null, Monsieur Jean. Du luderst, du verdammt. Kein Schritt mehr. Schieße. Und so kannst du. Der wird uns zeigen, dich. Der nächste Schuss trifft sie, Monsieur, mit in den Herz. Du bist doch vernünftig, Mädchen. Es ist doch nur noch Spaß. Das Gepässchen, Riesen. Sieh die Hose aus. Was heißt du? Die Hose, schnell. Die Hose ist lang genug, ich glaube. Alle, machen Sie schon. Sie ziehen Monsieur S. hoch, verstanden? Ich? S. hoch? Wenn Sie wollen leben, Monsieur Jean, dann Sie tun jetzt, was ich sage und Sie machen kein Malheur. Ich werde Sie sonst. Sie verstehen? Ja. Da. Hebe dich da. Ja, mit Hand. Und, danke. Und jetzt gehen Sie, Monsieur Jean. Philippe. Können wir nicht zuerst noch reden über... Gehen Sie! Über das, was passiert. Schnell, Sie gehen schnell. Ich kann Ihr Gesicht nicht mehr sehen. Eine Philippe, wie geht's? Aber... Da. Ihre Pistole, Monsieur. Weißt du die, hä? Da am Boden, sie lag da. Ja, muss man so ein Mantel okay ziehen, wo mit der Hirsbrunnen da. Glauben Sie an Wunder? Ja. Was ist es? Ich habe mein Leben gerettet, Claudine. Danke. Ich weiß nicht, wie ich das jemals. Sagen Sie nichts. Claudine, nicht. Sagen Sie jetzt nichts. Ich habe mein Leben gerettet. Still. Psst. Gut. Hören Sie. Colombe, monsieur, c'est la petite colombe. Im Rahmen der aktuellen Reihe «Heimatland» das Hörspiel «La petite colombe», ein Hörspiel vom Berner Autor Jakob Paul Gilman. Aus dem Jahr 1996. Die Musik dazu ist vom Saxophonist Nathael Natsou. Die Regie geführt hat Isabelle Scherrer. Mitgespielt haben in der Rolle von Hubert Hess, der Michael Neuenschwander. Claudine ist Isabelle Menke, der Hans Hirsbrunner, der Hans Rudolf Dwernbold. Beatrice Berg ist gespielt worden von Marie-Thérèse Mäder. Die Damen im Zug ist Anne-Marie Blanc, der Staatsanwalt Patrice Gilly und der Kondukteur Rudolf Kaspar.